Let's turn to Matthew 6. Schlagen wir Matthäus 6 auf. And let's go back to the Lord's Prayer. Und kommen wir auf das Gebet des Herrn zurück. Father in heaven, bless these words, we pray. Vater im Himmel, wir beten, dass du diese Worte segnen mögest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's start with verse 9 and we'll stop in verse 11 tonight. Beginnen wir mit Vers 9 und wir werden mit Vers 11 aufhören. Pray then in this way, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Thy kingdom come, thy will be done. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. On earth as it is in heaven. Wie im Himmel so auch auf Erden. Give us this day our daily bread. Unser tägliches Brot gib uns heute. I looked that up today in the Greek language. Ich habe das heute im Griechischen nachgeschlagen. And to my utter surprise. Und zu meinem größten Erstaunen. It actually says. Lautet es so. Give us this day tomorrow's bread. Gib uns heute das Brot von morgen. Isn't that interesting? Ist das nicht and I checked it with scholars and they all said, yeah, that's exactly what it says. Und andere Schriftgelehrte stimmen damit auch überein. And I guess that would make sense. I mean, if I'm going to work tomorrow, und ich glaube, dass das Sinn macht, wenn ich morgen zur Arbeit gehe. I'm making my lunchbox today. I need my bread today for tomorrow, you know? Und ich richte mir für morgen schon das Mittagessen her, meine Lunchbox. And that would make sense, right? Lord, das give us today Sinn. Tomorrow's bread. Herr, gib uns heute das Brot für morgen. But still, in any case, it still has the meaning, give us this day our daily bread for tomorrow. Aber jedenfalls hat es diese Bedeutung, gib uns heute unser tägliches Brot für morgen. Yes, so it's still the point that it's a daily thing. Es geht immer darum, dass es jeden Tag stattfindet. And turn with me to Exodus 16, where we see the Lord giving Israel their daily bread. Schlagen wir zum zweiten Buch Mose, wo wir sehen, wie der Herr Israel das tägliche Brot gibt. And when they saw it for the first time, we find it in Exodus 16:15. Und wir finden das in Exodus 15, 16. Yeah, it says, 16, 15. When the sons of Israel, Exodus 16, verse 15. Zweites Buch Mose, 16, 15. When the sons of Israel saw it, they said to one another, what is it? Das sahen die Söhne Israel und sie sagten einer zum anderen, was ist das? It was the manna that they found on the ground. It was like these wafers. Sie fanden das Manna auf dem Boden und das war so wie Waffeln. For they did not know what it was. Denn sie wussten nicht, was es war. And Moses said to them, it is the bread which the Lord has given you to eat. Mose aber sagte zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. This is what the Lord has commanded. Gather of it every man as much as he should eat. Dies ist das Wort, das der Herr geboten hat. Sammelt davon jeder nach dem Maß seines Essens. Verse 17. The sons of Israel did so, and some gathered much and some little. Und die Söhne Israels machten es so und sammelten, der eine viel und der andere wenig. When they measured it with an omer, he who had much had gathered much had no excess, and he who had gathered little had no lack. Als sie es aber mit dem Gomer maßen, da hatte der, der viel gesammelt hatte, keinen Überschuss, und wer wenig gesammelt hatte, der hatte keinen Mangel. So if you gathered a barrel, wenn du ein Fass gesammelt hast, it just turned into a cup anyway. Das hat sich dann zu einer Tasse verwandelt. And if you gathered a teaspoon, it turned into a bowl. Und wenn du nur einen Teelöffel voll gesammelt hast, hat sich auch in eine Schale verwandelt. Verse 19. Vers 19. Moses said to them, let no man leave any of it until morning. Und Mose sagte zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen. But they did not listen to Moses, and some left part of it until morning. Aber sie hörten nicht auf Mose, sondern einige ließen etwas davon bis zum Morgen liegen. And it bred worms and became foul. Da verfaulte es durch Würmer und stank. And Moses was angry with them. Da wurde Mose zornig über sie. And they gathered it morning by morning. Und sie sammelten es morgen für morgen. Every man as much as he should eat. Jeder nach dem Maß seines Essens. But when the sun grew hot, it would melt. Wenn aber die Sonne heiß wurde, dann zerschmolz es. Okay, and then it goes on to say how they were not listening again and they were gathering. Und dann steht weiter, dass sie wieder nicht gehört haben und on the seventh day, they were not to gather. Sammelt haben Und sie hätten am Sabbat, am siebten Tag, nicht sammeln dürfen. On the sixth day, they were to gather twice as much for the Sabbath day. Sondern am sechsten Tag doppelt so viel auch für den Sabbattag. And then it would stay over. Und das hätte sich dann gehalten. But they went out on the seventh day and they tried to gather, but there was nothing there. Aber sie sind auch am siebten Tag hinausgegangen und haben versucht zu sammeln, aber es war nichts dort. And so if you turn now to Deuteronomy chapter 8, und wenn du jetzt zum fünften Buch Mose, Kapitel 8, blätterst, gives the reason why God did this. Da finden wir den Grund, warum Gott das getan hat. And then we'll see if we can make some application to us. Und dann schauen wir, ob wir da eine Anwendung für uns finden. He is disciplining them to walk with him daily. Er diszipliniert sie, dass sie jeden Tag mit ihm wandeln. If we look at Deuteronomy 8, starting with verse 2, zum fünften Buch Mose, Kapitel 8, Vers 2 schauen. And you shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. That he might humble you, um dich zu demütigen. Testing you, um dich zu prüfen. To know what was in your heart, und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Whether you would keep his commandments or not. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. And he humbled you, und er demütigte dich. And he let you be hungry, und er ließ dich hungern. And fed you manna, und er speiste dich mit dem Manna, which you did not know, das du nicht kanntest, nor did your fathers know, und das deine Väter nicht kannten, that he might make you understand, um dich erkennen zu lassen. And this is what we need to understand tonight. Und das müssen wir heute Abend verstehen. He gave them manna every day. Er hat ihnen jeden Tag das Manna gegeben. And they couldn't save the manna for the next day. Und sie konnten das Manna nicht für den nächsten Tag aufbewahren. If they did, it turned into worms. Wenn sie das taten, dann waren Würmer drinnen. Yeah, and it stunk. Und es hat gestunken. And somehow that's got to speak something to our spirituality. Und Gott sagt etwas zu oder das sollte etwas zu unserer Geistlichkeit sagen. God wants to walk with us on a daily basis. Gott möchte jeden einzelnen Tag mit uns wandeln. Giving us daily bread. Und uns das tägliche Brot geben. And somehow if we try to get away from the process of walking with him daily, und wenn wir versuchen, von diesem Prozess des täglichen Wandels mit ihm wegzukommen, something starts to stink. Dann beginnt etwas zu stinken. Now it says he wanted you to make you understand, er wollte dich erkennen lassen, man does not live by bread alone, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, but man lives by every thing that proceeds out of the mouth of the Lord, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. And what he's saying here is that even though you see the bread coming every day, und was er hier sagt, obwohl ihr seht, dass das Brot jeden Tag kommt, it's coming from God. Es kommt von Gott. It's not just showing up. Das ist nicht nur zufällig da. God is commanding it every morning. Sondern Gott befiehlt, dass es jeden Morgen kommt. And I suppose they could get into the habit of just thinking, well, und ich denke, man kann leicht in die Gewohnheit, you know, especially verfallen, kids, right? Besonders Kinder. Like when you take a kid to a bankomat, right? The kids just think that you can always get money out of the bankomat. Wenn du mit deinem Kind zum Bankomat gehst, dann denkt sich das Kind vielleicht, du kannst da einfach immer Geld herausnehmen. I mean, bankomats just give you all the money you want, right? Am Bankomat kannst du dir so viel Geld holen, wie du willst. They don't realize that what you put into the bankomat is what you get out of the bankomat. Und sie wissen nicht, dass das, was du aus dem Bankomat herausholst, du vorher hineingegeben hast. And I'm sure as the children were growing and the manna was just there every morning, und ich bin mir sicher, wie die Kinder größer geworden sind und das Manna war jeden Tag da. They didn't even question where it was coming from. It's just like, I don't know, manna just appears every morning. Sie haben sich nicht einmal mehr die Frage gestellt, wo das herkam. Und sie haben sich sicher gedacht, das Manna ist halt jeden Tag da. But God did this, aber Gott hat es so gemacht, damit sie erkennen würden, that he's a God that walks with them every day. Dass er ein Gott ist, der jeden Tag mit ihnen wandelt. And he forced them to understand this. Und er hat sie gezwungen, dass sie das verstehen. Like, man shall not live by bread alone. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. You are not being sustained by bread you find on the ground. Ihr werdet nicht ernährt und erhalten durch das Brot, das ihr auf dem Boden findet. You are being sustained by me who commands the bread to be on the ground. sondern Gott ist es, der unser Held, und er befiehlt, dass das Brot auf dem Boden this ist. This is what he's saying here. Und das sagt er hier. You shall live by every word that comes from my mouth. Ihr sollt von jedem Wort leben, das aus meinem Mund hervorkommt. Don't focus on the bread, focus on the one who's commanding the bread. Konzentriert euch nicht auf das Brot, sondern konzentriert auf denjenigen, der das Brot euch gibt. And if you look at 2 Corinthians chapter 9, und wenn wir zum 2. Korinther 9 schauen, one of our favorite verses when we take the offering, und das ist einer unserer Lieblingsverse, wenn wir die Gabensammlung this einnehmen. Verse just is so powerful in terms of God providing our physical bread. Dieser Vers drückt so kraftvoll aus, dass Gott uns unser Brot für den Leib schenkt und gibt. And the point is to know that in Psalm 68 verse 19, und das Wichtige ist, dass wir wissen, dass im Psalm 68, 19, that God carries our burdens every day. Dass Gott unsere Last jeden Tag trägt. This is kind of hard to comprehend. Das ist schwer zu begreifen. I mean, I can comprehend that I feed my dog every day. Ich kann begreifen, dass ich meinen Hund jeden Tag was zu fressen gebe. If I don't feed him, he's going to starve. He's totally dependent on me. Wenn ich ihm nichts gebe, dann wird er verhungern, weil er völlig von mir abhängig ist. He tries to eat everything. He tries to eat styrofoam, plastic. He tries to eat everything. Er versucht Styropor zu fressen und Plastik und alles Mögliche. He almost actually died on the terrace last week. Letzte Woche wäre er fast auf der Terrasse gestorben. He bit this big piece of styrofoam off the ball. He bit a piece of the ball off. So ein Stück vom Ball abgebissen hat, diesen Styroporball, und er hat versucht, es zu schlucken. Und ich habe ihm da meinen Finger in den Hals gesteckt und hat versucht, das rauszuziehen. Das war so groß und er hat versucht, das ganz zu schlucken. And so, I mean, I can comprehend that, you know, I got to feed this dog every day, I got to protect it from eating the wrong things. Ich verstehe, ich muss meinen Hund jeden Tag füttern und ich muss ihn davor beschützen, dass er was Falsches isst. But to understand that God is providing for 8 billion people in this world every day. Aber zu begreifen, dass Gott für 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt jeden Tag, dass er sie versorgt. Physically and spiritually. Körperlich und geistlich. And that he's personally carrying my burdens every day. Und dass er persönlich jeden Tag meine Lasten trägt. I don't know if I want to bother God like that. Ich weiß nicht, ob ich Gott jeden so belästigen mag überhaupt. There's so many people like, just check on me once a month, that should be okay. Es gibt ja so viele Menschen, wenn du einmal schaust, wie es mir geht pro Monat, dann ist das in Ordnung. But it seems to be not the way he wants it. Aber es scheint nicht so sein, wie er es haben will. He wanted to make them understand. Er wollte sie begreifen machen. That the things that they perceive naturally are not just natural. Dass die Dinge, die sie natürlich wahrnehmen, dass die nicht nur natürlich sind. We live by principles, of course. Wir leben nach Prinzipien, but natürlich. But not just principles. Aber nicht nur nach Prinzipien. I mean, if we're friendly, people will be friendly to us. Wenn wir freundlich sind, dann sind die Leute auch freundlich zu uns. Steht in den Sprüchen. There are principles we live by. Und es gibt Prinzipien, nach denen but wir leben. But there's the God behind all the principles. Aber dahinter steht Gott hinter allen diesen Prinzipien. And he wants to give us our daily bread. Und er möchte uns unser tägliches Brot geben. Pray like this. Betet so. Give us this day. Gib uns heute our daily bread. Unser tägliches Brot. That we'll eat tomorrow. Das wir morgen essen werden. Give us this day our daily bread. Gib uns heute unser tägliches Brot. Walk with us on a daily basis. Wandle mit uns Tag für Tag. Disciples, understand that my Father and your Father in heaven. Jünger, ihr sollt verstehen, dass mein Vater und euer Vater want im Himmel to identify with him on a daily basis. Er möchte, dass wir uns jeden einzelnen Tag mit ihm identifizieren. Not on a weekly basis. Nicht nur einmal pro Woche. Sometimes, you know, we identify with God when we come to service and then we kind of go our way. Manchmal identifizieren wir uns mit Gott, wenn wir in den Gottesdienst gehen und dann gehen wir unsere eigenen Wege. Or we read our Bible daily, oder wir lesen täglich in der Bibel. But we don't identify with the God behind the Bible. Aber wir identifizieren uns nicht mit dem Gott, der hinter der Bibel steht. Song of Solomon 2:9. Hohelied der Liebe 2:9. Says that the bridegroom came and was behind the lattice. Da steht, der Bräutigam kam und er war hinter dem Gitter, dem Zaun. And You know, we can, the lattice is like, you know, that's like wood on a diagonal. Und das ist so wie ein Spalier. And then, you know, like vines and so flowers in, grow on it. Holzdiagonal und dahinter sind Blumen. We und use this in weddings, right? Und Ranken und wir verwenden sowas and bei Hochzeiten. And the picture is that we see the lattice. Und das Bild hier ist, dass wir dieses Spalier sehen. And it's the word of God. Und es ist das Wort Gottes. But we don't see the one who's looking through it. Aber wir sehen nicht denjenigen, der da durchblickt. So we're reading the Bible. Wir lesen also die Bibel. And we get blessed. Und wir werden gesegnet. And we think, wow, I got blessed by the Bible. Und wir denken uns, wow, ich bin gesegnet worden durch die Bibel. God says, you got blessed by the one who wrote the Bible. Und Gott sagt aber, du bist gesegnet worden durch den, der die Bibel geschrieben hat. Hebräer 4:12. For the word of God is alive. Denn das Wort Gottes ist lebendig. And powerful. Und kraftvoll. It's alive because the God of the universe stands behind it on a daily basis. Es ist lebendig, weil der Gott des Universums jeden Tag dahinter steht. And this is, you know, difficult to comprehend that God wants to be so real to me on a daily basis with so many people in this world. Das ist schwer zu begreifen, dass Gott so real für mich sein will jeden Tag, wo es doch so viele Leute gibt auf der Welt. But he does. Aber er tut es. And I had a whole paradigm shift a number of years ago when I understood this. Und ich habe vor ein paar Jahren einen wirklichen Paradigmenwechsel mitgemacht, als ich das verstanden habe. That I'm not just eating bread that God provided. Dass ich nicht nur Brot esse, das Gott zur Verfügung gestellt hat. That God ultimately provided. Also letztendlich war es Gott, der es mir gegeben hat. I'm not just reading a Bible that God ultimately provided for me. Ich lese nicht nur eine Bibel, die Gott schlussendlich für mich bereitgestellt hat. I am reading a Bible, sondern ich lese die Bibel, that God is speaking through to me on a daily basis. Durch die Gott jeden Tag zu mir spricht. Give us this day our daily bread. Gib uns heute unser tägliches Brot. It's a prayer to the Father. Es ist ein Gebet an den Vater. To act, to make a decision, dass er handelt, to exercise his will, dass er eine Entscheidung trifft und seinen Willen ausübt, um seinem wartenden Kind what he needs. Das zu geben, was es braucht. And the Lord is telling us to pray like this. Und der Herr sagt uns, dass wir so beten sollen. I don't think that a lot of Christians pray like this. Ich glaube nicht, dass viele Christen so beten. I think many Christians who read their Bibles are reading to get through. Und ich denke, dass viele Christen, die ihre Bibel lesen, das tun, damit sie einfach durchkommen. They have, you know, the yearly reading plan. Sie haben ihren Jahresleseplan. It's like, wow, tonight I got to read 3 chapters from Exodus and 2 chapters from the Psalms and then I got to end in Acts. Und sie sagen, sie heute muss ich 2 Kapitel aus dem 2. Buch Mose lesen und dann 3 Kapitel aus dem Psalmen und dann höre ich auf mit der Apostelgeschichte. Morgen muss ich in die Arbeit und deswegen überfliege ich das jetzt schnell. I'm done. Wow. Fertig. I could finish this by Christmas. Und bis Weihnachten bin ich damit fertig. But God wants to speak. Aber Gott möchte sprechen. Every day. Jeden Tag möchte er sprechen. Look how powerful 2 Corinthians 9 is as far as our finances. Und schaut euch an, wie kraftvoll 2. Korinther 9 ist in Bezug auf unsere Finanzen. Let's start with verse 6. Beginnen wir mit Vers 6. Now this I say, he who sows sparingly shall reap sparingly. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. I mean, that's a natural principle. Das ist ein natürliches Prinzip. Right, if you put 10 seeds in the ground, you're going to get 10 seeds worth of corn. Wenn du 10 Samenkörner auf dem Boden säst, dann wirst du auch 10 Pflanzen davon kriegen. If you put 1,000 seeds in the ground, you're going to get a lot more. Wenn du 1,000 Samenkörner aussäst, dann wirst du viel mehr bekommen. But he goes beyond just this natural principle. Aber er geht auch weit über dieses natürliche Prinzip hinaus. He who sows bountifully shall also reap bountifully. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. And watch how he brings God into the picture behind something natural. Und seht, wie er Gott hier ins Bild hineinbringt, hinter etwas Natürlichem. Let each one do just as he has purposed in his heart. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Not grudgingly or under compulsion. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. For God loves a cheerful giver. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. The Greek word is hilarious. Dieses griechische Wort bedeutet ausgelassen. No, it's the Greek word hilarious. Hilarious. Right, we get the English word hilarious from it. Ja, und das englische Wort klingt auch so und auf Deutsch ausgelassen. Now look at verse 8. And suddenly he brings God into the picture. Und bringt plötzlich Gott ins Bild. And God is able to make all grace abound to you. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. That always having all sufficiency in everything. Damit ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt. You may have an abundance for every good deed. Und überreich seid zu jedem guten Werk. As it is written. So wie geschrieben steht. He scattered abroad. Er hat ausgestreut. He gave to the poor. Er hat den Armen gegeben. His righteousness abides forever. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Now there's a verse in Proverbs and it says, there is one who scatters yet increases all the more. Da ist einer, der ausstreut und bekommt immer mehr. It means there's a person who's generous. Das bedeutet, es gibt jemanden, der ist großzügig. And naturally speaking, he should be diminishing in his wealth. Und natürlich betrachtet, sollte doch sein Reichtum abnehmen. But he keeps increasing. Aber trotzdem, bekommt immer mehr. Because God stands behind him on a daily basis. Weil Gott jeden Tag hinter ihm steht. And verse 8, we read 8. Let's go to verse 10. Und gehen wir zum Vers 10. 2 Corinthians 9:10. 2. Korinther 9:10. And look how God comes into the picture. Schaut, wie Gott da ins Bild kommt. He who supplies seed to the sower. Der aber Samen darreicht dem Sämann. And bread. Und Brot. Give us this day our daily bread. Gib uns heute unser tägliches Brot. God supplies us with our bread. Gott stellt uns unser tägliches Brot zur Verfügung. We might not think like that. We might think, oh, und wir denken vielleicht nicht so. Wir denken on. Vielleicht. People get jobs. Komm schon, die Leute haben Arbeit. People look in the newspaper. They get a job. Die Leute lesen in der Zeitung ein Inserat und dann finden sie eine the Arbeit. The boss pays me. Und mein Chef bezahlt mich. Why are you making this so spiritual? It's just a very natural thing. Warum willst du das so geistlich machen? Das ist doch etwas ganz Natürliches. Right. Richtig. But God doesn't want us to see it just like that. Aber Gott möchte nicht, dass wir das nur so sehen. Come on, the bread is on the ground. Just pick up the bread and eat it. Komm schon, das Brot liegt auf dem Boden. Heb es einfach auf und iss es. And God is saying, no, ultimately the bread came because I commanded it. Aber Gott sagte, schlussendlich ist das Brot gekommen, weil ich es so befohlen and habe. Could we say that ultimately you have that job because God opened the door for you? Und könnten wir sagen, letztendlich hast du diese Arbeit, weil Gott dir eine Tür geöffnet hat? Or you have that job because God did not open a door for you? Oder du hast diese Arbeit, weil Gott dir keine Tür geöffnet hat? Because you're not living with God on a daily basis. Weil du nicht jeden Tag mit Gott lebst. In Revelation 3 it says that because you honored my word, in Offenbarung 3 steht, weil ihr mein Wort geehrt habt, I will open and I will close doors for you. Werde ich Türen für euch öffnen und schließen. Right? So suddenly things that are on a natural level can take on a very personal aspect. Und plötzlich nehmen Dinge, die auf einer natürlichen Ebene sind, einen sehr persönlichen Aspekt an. I would like to believe that what I'm doing is because God opened the door for me to do it. Ich möchte gerne glauben, dass ich das tue, was ich tue, deshalb tue, weil mir Gott eine Tür geöffnet hat. Right, verse 10. For he supplies seed to the sower and bread. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise. For food. He will supply. Er wird euch darreichen. And multiply your seed. Und mehren eure Saat. Not for hoarding. Nicht damit ihr es horten könnt. But for sowing. Sondern damit ihr es aussieht. And increase the harvest of your righteousness. Und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Isn't that amazing how Paul ist das nicht erstaunlich? Brings this into our daily lives. Wie Paulus das in unser tägliches Leben hineinbringt. And he's saying, if you look at your income, God is supplying you with seed. Und sagt, wenn ihr auf euer Einkommen schaut, Gott stellt euch Samen zur Verfügung. Well, that's kind of hard, you know. I mean, come on. I got a paycheck every week, and it's kind of just fixed. Ein bisschen schwer. Ich kriege jede Woche meinen Lohnzettel Und das ist, steht doch fest. Okay, you can look at it like that, or you can look that God has provided you with that job. Du kannst es so sehen, aber du kannst es auch so sehen, dass Gott dir diese Arbeit gegeben hat. And if we begin to thank God and think like this, und wenn du beginnst, Gott zu danken und so zu denken, and begin to fellowship with God on a daily basis, und wenn du jeden Tag mit Gott Gemeinschaft hast, and I mean, this is not the easiest thing. Das ist nicht sehr leicht. It's easy to connect with God and then run a few days. Es ist leichter, mit Gott in Verbindung zu stehen und dann kommst du ein paar Tage ohne ihn aus. Run a week, run 2 weeks and then, oh yeah, reconnect with God. Oder eine Woche oder auch 2 Wochen und dann kommst du wieder zurück zu Gott. But to believe and exercise myself on a daily basis. Aber jeden Tag das zu glauben und mich darin zu üben. And to bring things that seem to be so natural. Und Dinge, die so natürlich scheinen. Under his sovereignty. Seiner Souveränität like zu this bread, look at the bread on the ground. Schau dieses Brot auf dem Boden an. And understand, I commanded that. Und verstehe, das habe ich befohlen, dass es da ist. I didn't just make one command that this would happen every morning. Ich habe nicht nur einen Befehl ausgesprochen, dass das jeden Morgen geschieht. I am commanding this every morning. Sondern ich mache das jeden Tag. Ich befehle es jeden Tag. I'm very personally involved in your life on a daily basis. Ich bin sehr persönlich in deinem Leben engagiert, jeden Tag. So God supplies my seed. Gott stellt mir den Samen zur Verfügung. My income. Mein Einkommen. And he can increase it. Und er kann es vermehren. And multiply it. Und wachsen lassen. Based on my attitude toward him. Auf der Basis meiner Einstellung ihm gegenüber. If I'm a trustworthy steward. Wenn ich ein zuverlässiger Verwalter bin. Living in faith toward him. Und im Glauben ihm gegenüber lebe. Verse 11. Vers 11. You will be enriched in everything. Und ihr werdet in allem reich gemacht. For all liberality. Zu aller Freigebigkeit. Which through us is producing thanksgiving to God. Die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. That's pretty amazing, isn't it? Das ist doch wunderbar, oder? That if we understand this came from the Lord. Wenn wir verstehen, das ist vom Herrn gekommen. And Lord, I'm a thankful person. Und Herr, ich bin dankbar. If you look at Hebrews chapter 13, wenn du Hebräer 13 anschaust, it talks about how we should. Das steht. I'll just read it for you real quick. Ich lese das schnell vor. Starting with verse 5. Let your character be free from the love of money. Vers 5. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Being content with what you have. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Why? Warum? For he himself has said. Denn er hat gesagt. I will never desert you. Ich will dich nicht aufgeben. Nor will I ever forsake you. Und dich nicht verlassen. The Lord is my helper. Der Herr ist mein Helfer. I will not be afraid. Ich will mich nicht fürchten. What shall man do to me? Was soll mir ein Mensch tun? And we can add, the Lord is my helper on a daily basis. Und wir können da dazu fügen, der Herr ist mein Helfer Psalm jeden 68:19. Tag. Psalm 68:19. He carries my burdens every day. Er trägt jeden einzelnen Tag meine Lasten. So we don't have to have this love of money. That we're saving money. Wir müssen also nicht dieser Geldgier verfallen sein, dass wir Geld sparen, fear, weil wir Angst haben, that one day we're going to starve or we're not going to have it. Dass wir eines Tages verhungern oder dass wir nichts haben werden. John Wesley hat gesagt, tithe 10% to the Lord. Gib 10% dem Herrn. Put 10% in the bank. 10% leg auf die Bank. And learn to live on 80%. Und lerne mit 80% auszukommen. And that's very good. Und das ist sehr gut. Nothing wrong with saving money. Es ist nicht falsch, daran Geld zu sparen. But not when you're afraid. Aber nicht, wenn du es aus Angst heraus tust. And not trusting the Lord. Und wenn du dem Herrn nicht vertraust. But isn't that great? Aber ist das nicht großartig? Don't be this like lover of money. Sei nicht so geldgierig. But be content. Sondern sei zufrieden. So God, thank you for my income. Gott, ich danke dir für mein Einkommen. I don't see this as something natural. Ich betrachte das nicht als etwas Natürliches. I see it as you providing for me. Sondern ich sehe das so, du sorgst für mich, du stellst es mir zur Verfügung und du lehrst and mich. Humbling me. Und du demütigst and working mich. In my life. Und du wirkst in meinem Leben. And making me understand und du machst, dass ich verstehe, that I don't just live by this paycheck. Dass ich nicht nur von meinem Lohn lebe, but I live by the one who provided me with this paycheck. Sondern ich lebe wegen dem, der mir diesen Lohn geschenkt hat, gegeben hat. I remember I used to work, I don't know, what do we work for in New Jersey? Like $2.90 or something. Ich habe damals in New Jersey für $2.90 gearbeitet. I worked at a gas station. I think I was working for $2.67. Tankstelle für $2.67. Incredibly boring. I couldn't stand it. I just sat at the gas station on this busy highway. Und das war diese Tankstelle an einer stark befahrenen Straße. Dann bin ich rausgegangen und habe eben den Tank voll gefüllt. Thank you, sir. Danke. Sit back down. Habe mich wieder niedergesetzt. Come back out. Und dann wieder rausgegangen. Smell the fumes. Habe diesen die Gase gerochen und die ganze and then get like $87 Woche. On my paycheck, you know. Und dann habe ich $87 Lohn gehabt davon pro Woche. But you know, it was such a time where God was working in my heart. Aber es war eine Zeit, wo Gott in meinem Herzen gearbeitet hat. Because it's like I always, even yesterday, even today, I was appreciating people who do jobs that I would never like to do. Selbst gestern und heute war ich bin dankbar für Leute, die arbeiten tun, die ich nicht tun würde. Boy, I would not like to do that job. Und ich denke mir, ich würde diese Arbeit nicht machen wollen. Thank God that person doesn't mind doing it. Danke, dass es dem nichts ausmacht, dass er sie tun muss. And in our lives, just this last thought. Und in unserem Leben ein letzter Gedanke. Like we know that God is working all things to the good. Wir wissen, dass Gott alles zum Guten wirken and lässt. If we take the things that seem so natural, und wenn wir die Dinge nehmen, die so natürlich erscheenen, and we recognize that it's ultimately God behind it. Und wenn wir erkennen, dass schlussendlich Gott dahinter steht, we will begin to walk with God on a daily basis. Dann werden wir beginnen, mit Gott jeden einzelnen Tag zu wandeln. On a materially speaking and spiritually. In materieller Hinsicht und auch geistlich gesehen. When you read your Bible at night, don't just read to read. Wenn du am Abend in der Bibel liest, dann lies einfach nicht nur, damit du es gelesen even hast. Even though you can be blessed just reading it. Auch wenn du dadurch gesegnet wirst, einfach wenn du es liest. Love suffers long, love is kind. Die Liebe ist langmütig oh, yeah, und freundlich. I better be more long-suffering and kind tomorrow at ja, ich work. Sollte besser morgen in der Arbeit langmütiger sein und freundlicher sein. The Bible's really good to read. Die Bibel, die lässt sich wirklich gut lesen. But God is saying, wait a minute. Aber Gott sagt, Moment. I said that to you. Ich habe das zu dir gesagt. I told you to, that was the Holy Spirit. Das war der Heilige Geist. I was there. Ich war da. I was speaking to you. Ich habe mit dir gesprochen. Recognize this. Erkenne das an. Man doesn't live just by his Bible. Der Mensch lebt nicht nur von der Bibel. But man lives by the Holy Spirit who speaks through him, through the Bible to him on a daily basis. Sondern der Mensch lebt durch den Heiligen Geist, der jeden einzelnen Tag durch die Bibel zu ihm spricht. So Lord, give us this day Herr, gib uns heute our daily bread unser tägliches Brot for tomorrow für morgen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.